Was ich heute Abend zu sagen habe, wird in starkem Maße Vorläufigkeitscharakter haben. Einmal, weil wir in unserem Gesprächskreis noch nicht so weit vorgedrungen sind, vorangekommen sind, dass wir schon deutliche Antworten thesenhaft kristallisiert haben. Wir sind dabei. Wir sind zu einigen Schlüssen gekommen, aber eben, es ist noch nicht das Fertige da. Und zweitens, weil ich mir noch nicht im Klaren darüber war, ob ich das hier machen sollte oder nicht. Ich bin eigentlich nicht, auch deshalb, weil wir im Arbeitskreis noch nicht so weit sind, auch bei mir selbst noch nicht so weit vorbereitet, obwohl ich auch unabhängig vom Arbeitskreis zum Teil daran gearbeitet habe. Der Arbeitskreis entstand verständlicherweise aus dem Bedürfnis, den Gemeinden zu helfen, da bekanntlich sehr viel Unklarheit und Verwirrung vorhanden ist. Schon seit Jahren war dies ein Bedürfnis, einerseits, weil ich mich als Diener der Gemeinden verstehe, und zweitens, weil ich mich auf dem Gebiet der Musik etwas betätigt hatte und ich das auch sehr gern tue. Ich habe die Musik sehr gern. Und so habe ich immer wieder Gelegenheiten bekommen und auch wahrgenommen, mit Musikern zu sprechen, obwohl ich selbst nicht eine Musikausbildung genossen habe. Ich habe aber immer wieder fähige Musiker treffen können. Während meines Studiums durfte ich unter einem sehr fähigen Musiker singen in Kanada. Dann habe ich auch in verschiedenen Gruppen gesungen und Chöre dirigiert. Aber ich war nicht ein Fachmann auf dem Gebiet und bin immer noch ein Laie. Es war also das Bedürfnis da und niemand schien die Antwort zu haben. Die Literatur, die nach und nach entstand, war für mich nicht ausreichend. Ich befürchtete, dass sie nicht das eigentliche Problem ansprachen. Es ging zunächst um die Auseinandersetzung mit dem Extremen. Und mir schien, das sei nicht genug. Denn es kränkelte schon dort, aber es kränkelte vielmehr, glaubte ich, bei der sogenannten christlichen Musik. Übrigens, in unserem Arbeitskreis sprechen wir nicht von christlicher Musik, sondern uns geht es darum, überhaupt Musik zu prüfen, ob sie guter Art ist oder nicht. Wir glauben nämlich, dass es eine gute Art gibt, nebst einer unguten. Nur wissen wir nicht genau, welches die Kriterien wären. Und das heißt, wussten wir nicht, wie sie thesenhaft in den Raum zu stellen waren. Und deshalb bemühten wir uns um diese Kriterien in der Hoffnung, dass sie unsere Vermutung bestätigen würden, dass es von vornherein gute und andere Musik gäbe. Wie gesagt, ich habe einige Musiker getroffen und mich mit ihnen unterhalten, aber es ließ immer wieder auf sich warten, die Möglichkeit, sich regelmäßig zu treffen, beziehungsweise ein Seminar von einem dieser Musiker veranstalten zu lassen. Bis ich bei einem Dienst in Süddeutschland auf den Musiker Adolf Graul stieß, der vor nur wenigen Jahren zum Glauben gekommen war. Und wir haben uns bei verschiedenen Gelegenheiten unterhalten und ich merkte, wir waren so ziemlich auf der gleichen Wellenlänge. Allerdings gibt es wohl kaum ein Gebiet, in dem Christen sich ganz decken oder dass Christen sich vollkommen einig wären. Das dürfte die Seltenheit sein. Aber in den groben Linien waren wir uns schon einig. Und dann fasste ich Hoffnung, ein oder zwei mehr Laienpersonen wären vielleicht schon zur Verfügung gestanden, aber ich meinte, zwei oder drei genügt fast nicht. Und als er hinzukam und zudem ein fähiger Musiker war, dachte ich, jetzt könnten wir an die Arbeit gehen. Und dann haben wir uns getroffen einige Male. Es war nicht einfach, Termine zu finden, und wir wohnen auch nicht gerade in Nachbarorten, sodass es etwas umständlich war. Aber es war doch überraschend, zu welchen Ergebnissen wir schon bald kamen. Das Ziel war, zunächst einmal Kriterien zu isolieren, thesenhaft zu fassen. Dabei wollten wir Literatur austauschen, von der wir jeweils als Individuen Kenntnis hatten. Wenn einer noch nicht von einem Buch wusste, dann hat er das den anderen mitteilen können. Und dann war vielleicht ein ferneres Ziel im Auge gefasst, beziehungsweise wussten wir nicht genau, wie wir eine Hilfe sein konnten, aber es war doch das Anliegen, wenn wir etwas lernen würden, dass dieses auch weitergegeben würde. Denn schließlich trafen wir uns nicht für uns selbst nur, sondern wirklich um der Gemeinde Jesu zu helfen. Aber wir wussten nicht genau, wie das aussehen sollte. Und dann hat Samuel von der Maas, einer der Teilnehmer, der verantwortlich ist in der Bibelschule Beatenberg, er war sehr dafür, dass man an der Schule dort ein Seminar veranstalte. Das war unser erster Versuch. Ich bin sehr dankbar, dass das Seminar so gut gelaufen ist. Es war nicht vollkommen, bei weitem nicht, aber es wurde doch hier und da dankbar aufgenommen. Und es konnte sehr viel gesagt werden, auch mit Illustrationen und so weiter. Ich hatte einen Vortrag, ein Grundsatzreferat, aber das meiste bestritt wieder ein Bruder Grau. Ich komme nun frisch von diesem Seminar und habe noch einige Eindrücke. Ich habe allerdings meine Notizen nicht mitgebracht. Ich wollte so wenig Material mitnehmen wie nur notwendig. Und wie gesagt, ich war auch nicht klar bei mir, ob ich das machen sollte oder nicht. Aber nachdem es noch einmal erwähnt war, dachte ich, nun ja, ich schreibe mir einiges auf Papier und versuche jetzt etwas weiterzugeben von dem, was ich mir erarbeitet habe und von den Eindrücken, die ich noch habe vom Seminar. Ich nehme an, dass ein fruchtbares Gespräch dann da entstehen darf. Ich weiß nicht, wie lange dieses dauert. Vielleicht ist es besser, ich gehe einmal etwas schnelleren Schrittes durch das Material, sodass dann ganz bestimmt Diskussionszeit übrig bleibt. Ich will, was ich zu sagen habe, aufteilen in zwei Teile. Zuerst, bitte. Sie brauchen nicht schnellen Schrittes durch das Material zu gehen. Ja. Sondern machen Sie es so. Oh, dann sind Sie vielleicht bis morgen früh hier. Ja. Also zuerst, vielen Dank übrigens, die Grundorientierung oder Grundsätzliches und dann zweitens konkreter Kriterien, an die ich schon einmal gedacht habe. Kriterien für gute Musik. Ich bin nämlich der Auffassung, und wir sind es auch, hierin sind wir uns einig, dass es nicht spezifisch christliche Musik gibt, sondern es gibt Musik, die Christen gebrauchen können, Egal, ob der Text christlich wäre oder nicht, das heißt, der musikalische Teil könnte verwendet werden und dann könnte ein christlicher Text hinzugefügt werden, der andere also ausgetauscht werden, oder wenn der Text in sich gut ist, können Christen ihn singen. Zum Beispiel, wenn es ein Lob auf die Natur ist oder etwas Ähnliches. Das geschieht wohl auch schon zur Zeit der Bibel. Also, uns geht es darum zu fragen, gibt es das und wieso? Bei der Grundorientierung berufe ich mich auf die Heilige Schrift. In diesem Kreis brauche ich, glaube ich, nicht die Notwendigkeit dieses Schrittes zu belegen. Ich meine, wir sind uns im Klaren und Bruder Görzen hat das ja schon angedeutet in seinen einleitenden Worten, dass es hier darum geht, was sagt die Schrift dazu? Nun, genau wie in der Psychologie, dürften Christen sich hier nicht einig sein über den Inhalt in der Heiligen Schrift über Musik bzw. über Psychologie. Einige sind der Auffassung, es gäbe mehr hier zu sagen von der Schrift her als andere. Ich bin der Auffassung, dass es Grundsätzliches gibt über den Menschen und die Kunst, also über den Künstler und die Kunst. Und dann bin ich der Meinung, dass es Andeutungen gibt, die uns helfen können, die wir anwenden könnten. Konkretes haben wir allerdings nicht viel. Es ist mehr Allgemeines und dann Andeutungsweises. Aber lassen Sie mich das jetzt versuchen zu schildern. Die Schrift stellt den Menschen in ein vierfaches Raster. Die Schrift stellt den Menschen in ein vierfaches Raster. Der Mensch, ob wir ihn in der Naturwissenschaft antreffen, in den humanen Wissenschaften oder in den Künsten, muss jeweils immer wieder im Blick auf diese vier Ereignisse in der göttlichen Geschichte betrachtet werden. Und das gilt, wie gesagt, auch für die Kunst. Welches sind diese vier Ereignisse in der Gottesgeschichte, die uns als Raster dienen oder als Rahmen, Parameter könnte man vielleicht sagen, um hier ein Stück weiterzukommen? Das erste Ereignis ist die Schöpfung. Die Bibel sagt uns, dass der Mensch von Gott geschaffen wurde. Sie sagt uns, dass er so, wie er gestaltet ist, von Gott geschaffen wurde. Sie sagt uns, dass seine Umwelt von Gott geschaffen wurde. Das heißt auch, dass die Töne in der Natur von Gott geschaffen wurden. Die Geräusche in der Natur und so weiter. Die Fähigkeit des Menschen, Musik zu machen, wurde von Gott geschaffen. Er ist als Sänger und auch als Künstler in diese Welt gestellt. Das zweite ist der Sündenfall. Der Mensch ist nicht ohne Schöpfung zu denken, er ist zweitens nicht ohne den Sündenfall heute mehr zu denken. Er ist nicht nur geschaffenes Wesen, er ist auch ein gefallenes Wesen. Dementsprechend haben wir nicht mehr den vollkommenen Künstler. Wir haben auch dementsprechend nicht mehr die vollkommene Musik. Sie ist stark gekennzeichnet, wenn nicht gar verunstaltet. Das muss man zur Kenntnis nehmen. Eine Wissenschaft bzw. eine Kunst, die diesem nicht Rechnung trägt, wird notwendigerweise fehlschlagen bzw. eine Sackgasse betreten oder einen Holzweg. Das dritte Ereignis ist das Christusereignis oder das Kreuzereignis. Gott unternimmt eine Rettungsaktion, um diesen Menschen zu retten. Diese Rettung erfährt der Mensch in zwei Phasen. Zuerst wird er von der Rettung erfasst und mit Gott versöhnt. Das bringt ihn schon ein ganzes Stück weiter. Er ist jetzt imstande, klarer zu sehen und zu urteilen. Aber da sein Leib, sein Körper, sein Instrumentarium noch nicht vom Heil erfasst ist, bleibt es gekennzeichnet vom Fall. Dieses lässt noch auf sich warten. Und dann kommen wir zum vierten Baustein oder zum vierten Teil in diesem Raster. Das ist die Hoffnung, die Zukunft, die Wiederkunft Jesu Christi, die Vollendung. Der Mensch ist auf Hoffnung angelegt. Interessant ist, dass in Dramaturgie und auch in den Hörkünsten oder visuellen Künsten zwei Themen sehr stark die Thematik prägen. Das eine ist der Kampf zwischen Gut und Böse. Das macht besonders in der Dramaturgie, das heißt in der Theaterkunst, ein Stück lebendig, gibt ihm schon von vornherein Spannung. Aber dann auch die Hoffnung, besonders in den Künsten, den visuellen und den musikalischen Künsten, ist dieses da, eine gewisse Sehnsucht, die der Dichtung eine Gehobenheit gibt. Das trifft auch zu für die Literatur. Diese Sehnsucht, diese Hoffnung ist immer da, denn die Kunst will ja den Menschen beschreiben, nicht nur den Menschen, aber ihn auch beschreiben, wie er ist, und sie kennt nun, der Mensch kennt nun, weiß nun um seine Hoffnung, und deshalb ist dies auch Thema in der Kunst. Von der Schrift her wissen wir Konkreteres über diese Hoffnung, und wir wissen, dass es dann anders werden wird. Dieses wird also zu einer lebendigen Hoffnung. Einerseits wissen wir von daher um unsere gegenwärtige Unvollkommenheit, andererseits aber wird diese Hoffnung zum Thema, das unsere Kunst heute schon auf eine höhere Ebene schwingen lässt. Das ist also der Mensch in einem vierfachen Raster. Wir können nicht von Musik sprechen, wenn wir nicht dieses im Blickfeld haben. Das ist also etwas Grundsätzliches. Ein zweites, das die Heilige Schrift uns mitteilt, ist dieses, dass Gott und die Schrift somit feste Vorstellungen von Ästhetik hat. Gott hat feste Vorstellungen von der Ästhetik und der Mensch, bitte? Ästhetik ist die Lehre von dem Schönen. Ästhetik ist die Lehre von dem Schönen, das Gebiet des Schönen. Ästhetisch ist das, was angebracht ist, was angenehm ist, was schön ist. Nicht nur schön, sondern im weiteren Sinne schön, was angebracht ist. Es fließt ins Ethische hinein. Das kann ich vielleicht kurz erklären, wenn ich vom dreifachen Gewissen sprechen darf. Wir haben in diesen Tagen vom moralischen Wissen gehört. Das ist uns das bekannteste Gewissen. Ein Gewissen ist eine Summe von Voraussetzungen, die der Mensch von vornherein hat, wenn er auf die Welt kommt, die sich dann natürlich klarer zeigen, wenn der Mensch wächst, beziehungsweise sich auch verdunkeln. Aber zunächst braucht es eine Anlaufzeit, bis das Kind diese formulieren kann. Aber sie sind schon beim kleinsten Kind da. Gewisse Ansätze. Das moralische Wissen ist also da. Das kennen wir. Das sind die Voraussetzungen über Gut und Böse. Wir setzen die Tatsache voraus und eine gewisse Zahl von Dingen sind schon vorhanden, von denen wissen wir, sie sind verkehrt, und von den anderen wissen wir, setzen wir voraus, sie sind gut. Wissen in dem Sinn, dass wir es voraussetzen. Axiome sind, nennen wir sie mit einem Fremdwort. Dann haben wir das kognitive Gewissen. Kognitiv heißt das, was mit Erkenntnis, mit Kennen zu tun hat. Der Mensch bringt mit auf die Welt gewisse Voraussetzungen auf dem Gebiet des Denkens. Das hat man in der Sprachforschung erkannt. Alle Sprachen in der Welt zeigen, dass der Mensch ähnlich denkt. Die Grundstrukturen des Denkens sind ähnlich. Er denkt nämlich mittels Voraussetzungen. Auf diesem Gebiet ist das Büchlein von C.S. Lewis, der nicht überall lesenswert ist, aber in dem Büchlein Pardon, ich bin Christ oder früher Christentum schlechthin, finde ich lesenswert. Er zeigt in einem Kapitel sehr deutlich, wie alle Menschen auf der Welt gewisse Voraussetzungen haben. Man kann reisen, wohin man will. Das ist ein ausgezeichnetes apologetisches Stück. Übrigens waren das, glaube ich, Radio-Vorträge, die er gehalten hatte, also für die allgemeine Öffentlichkeit, wo er ein Plädoyer für das Christentum in den Raum stellte. Der Mensch bringt also gewisse Voraussetzungen. Zum Beispiel sagt er, wir stehen an einer Schlange und warten auf etwas, sei es am Arbeitsamt oder beim Einkaufen oder wo immer. Ja. Plötzlich marschiert einer, der zweitletzter ist, nach vorn. Und die anderen gucken, hat er das Recht dazu oder nicht. Ja. Es scheint vielleicht so, als ob er nur die Gelegenheit wahrnimmt, weil niemand ihn aufhält, dass er jetzt als erster dran ist. Ja. Wird protestiert. Sie haben dazustehen, Sie haben dann, ja, das ist intuitiv. Wir wissen von gewissen Rechten. Ein Professor sagte, Ihre Vorrechte hören dort auf, wo meine Nase beginnt, beziehungsweise Ihre Freiheit. Ja? Wo meine Nase beginnt, da hört Ihre Freiheit auf. Gegenüber gibt es das Unangenehme, das Nicht-so-Gute. Heute sprach Bruder Wedel davon. Das ist in uns Menschen drin. Etwas schmeckt süßlich. Etwas ist sauer. Etwas ist bitter. Etwas ist angenehm. Wer das Süße vorzieht und wer das Saure, ja, das ist eine Geschmackssache. Aber man ist sich einig darüber, dass es diese Gebiete gibt und mehr oder weniger über die Definition. Haben wir auch ein solches Gewissen, das heißt ein Mitwissen. Wir haben auf diesem Gebiet ein großes Maß an Übereinstimmigkeit. Allerdings, vielleicht ist dieses das Gebiet, wo am schnellsten die Grauzonen auftreten, beziehungsweise die Variablen. Und die Variablen stehen dann gewissermaßen in der Spannung mit dem, worüber wir uns einig sind, das heißt die Konstanten, das, was immer dasselbe bleibt. Nun hat die Bibel und somit Gott bestimmte Vorstellungen über diesen Bereich, über die Ästhetik. Einige Beispiele. Im Neuen Testament lesen wir, dass der Christ nicht schandbar sein soll. Er soll sich nicht schandbar verhalten. Wenn das der Fall ist, wenn Gott das von mir verlangt, dann muss ich wissen, was das bedeutet. Was bedeutet das Wort schandbar? Was ist Schande? Wenn die Heilige Schrift oder wenn Gott der Gott aller Menschen ist, wenn jeder Mensch auf der Welt konfrontiert werden darf mit dem Evangelium und den Forderungen Gottes Buße zu tun, dann kann jeder Mensch auf der Erde potenziell Christ werden und dann zur Gemeinde kommen. Das heißt, alle Worte, die Gott an die Gemeinde richtet, sind für Menschen irgendwo auf der Welt. In welcher Kultur immer auch. Wenn nun Gott so spricht, dann müssen wir in der Gemeinde Jesu uns einig werden darüber und dann gibt es auch eine Einigungsmöglichkeit darüber. Folglich gibt es auf diesem Gebiet eine Konstante. Das heißt, überall, wo immer ich hinkomme, wäre dies schandbar. Das ist die Frage, was ist das? Wir wissen, dass man sich nicht einig ist. Aber wir dürfen nicht die Wahrheit aufgeben, dass es eine Konstante ist. Und das wird heute angefochten. Warum wird das angefochten? Vielleicht kann ich das hier kurz erklären. Das ist eine lange Geschichte. Es war schon immer so, dass der Mensch ein Rebell war. Aber ganz besonders durch den Siegeszug des Evangeliums im Mittelmeerraum entstand doch durch die Verwandlung des Menschen eine große Einheitlichkeit über die Forderung Gottes. Und man dachte nun ähnlich. Es gab einen Kulturkonsens. Von dem weiß man heute, wenn man die Geschichte liest. Und dieser aber, ich müsste jetzt anders anfangen, mit der Zeit, mit den Jahrhunderten, verflacht das Christentum. Man bewegt sich weg von der Schrift, weg von dem Ursprünglichen. Lange Zeit hält der Konsens noch an, aber die Folge kann nicht ausbleiben. Und sie kommt im Mittelalter, ganz konkret mit Thomas von Aquin, dem katholischen Theologen und Philosophen. In dieser Zeit kommt ein neuer Einfluss nach Europa, wohl hauptsächlich über die Mohren, das heißt über die arabischen Massen, die den Islam verbreiten wollen. Und sie bringen die griechische Kenntnisse oder die griechische Kultur mit. Und so wird man im Mittelalter in Europa neu bekannt mit dem alten Europa, das inzwischen verloren gegangen war. Auf jeden Fall, man lernt wieder die großen griechischen Philosophen kennen. Die drei großen waren Sokrates, sein Schüler Platon und sein Schüler Aristoteles. Bei Platon und Aristoteles ging es um zwei Themen hauptsächlich. Platons Stärke war, dass er merkte, alles, was ist, ist irgendwie doch letztlich eins. Ist eine ganze Konstante. Nun ging es darum zu verstehen, wie. Aristoteles Stärke lag darin, dass er erkannte, es gibt eine Vielfalt in der Schöpfung. Und so war er auch Naturwissenschaftler. Nun standen diese zwei Gedanken in einer gewissen Spannung im Raum in der Philosophie. Wie verhält sich das Viele zum Einen? Und darüber ist ungeheuer viel geschrieben worden. Ich habe noch ein Buch in meiner Bibliothek. Das Eine und das Viele. Wie verhalten sie sich zueinander? Es kommt noch hinzu, dass Thomas von Aquin der Auffassung ist, dass obwohl der Mensch gefallen ist, in Sünde gefallen ist, so ist doch nicht sein Denken verkehrt. Wenn er denkt, ist er imstande, richtig zu denken, die Natur zu erforschen und Vernunftschlüsse zu ziehen, auf die man sich dann später berufen kann und nach denen man dann handeln kann. Man müsste also über das Denken zu gewissen Grundwahrheiten kommen können. Da lag der Fehler. Und jetzt geht ein Riss durch den Menschen, das heißt durch die Auffassung von Menschen. Und wir haben zwei Räume in seiner Welt. Das kann man vielleicht vergleichen mit einem Haus, mit einem alten oder früheren Bauernhaus, wo wir einen Teil haben, in dem tagtäglich gewohnt und gearbeitet wird. Das sind dann verschiedene Räume, hauptsächlich vielleicht Küche und dann Vorraum. Und dann gibt es die Stube, die schöne Stube, die Wohnstube. Da zieht man sich zurück, wenn man etwas ausruhen will. Es gibt dann nebenan noch vielleicht die Schlafräume. Man muss ja auch mal schlafen. Aber immerhin gibt es diesen musischen Raum oder diesen Ruheraum, wo man Zeit hat, sich ein bisschen wie zu erholen, ein bisschen nachzudenken, wo man vielleicht auch sich in den Sessel setzt und etwas liest, vielleicht die Bibel sogar. Man reflektiert. Wissen Sie, was Reflektieren ist? Spiegeln. Ja? Etwas wird gespiegelt. Das ist ein großer Teil unseres Denkens. Wir versuchen, gewisse Dinge noch einmal zu betrachten. reflektieren. Und das ist nicht möglich oder nicht so gut möglich, wenn man ständig körperlich arbeitet und mit der Existenz zu tun hat, mit der Existenz ringt. Die Musen leiden also dann, das heißt diese feineren Künste, wie man das sagt. Wenn man es jetzt kann man es vergleichen mit einem solchen Haus, in dem wir den alltäglichen Arbeitsbereich haben und dann diesen mehr innerlichen Teil. Und jetzt muss man sich überlegen, wie das Denken jetzt weitergeht. Jetzt versetzt man Platon ins Wohnzimmer. Da ist das Große, das Einheitliche, das Göttliche, das Schöne. Und hier ist der Arbeitsraum und hier sind die vielen Aufgaben, die vielen Gegenstände, die vielen Blumen und die vielen Gegenstände in der Natur und so weiter. Hier ist das Viele, mit dem man sich beschäftigen kann. Oben Religion, unten Welt. Merken Sie? Zwei Teile. Heilig, säkular, das Alltägliche. Sonntag, Alltag. Das können Sie fortsetzen. Ja. Von Zeit zu Zeit kam Verschiedenes. Mal war dies oben, mal war dies oben. Das heißt, im Wohnzimmer, manchmal war das anders. Heute ist es so, dass man die Freiheit zur Göttin erhoben hat und unten ist dann der Arbeitsplatz. Jetzt passen wir auf. Jetzt geht jemand Montag an die Arbeit. Er ist ein Techniker. In der Autowerkstatt oder an der Drehbank oder irgendwo. Und was tut er? Hält er seinen Finger überall hin? Nee, er weiß, das hat Konsequenzen. Er weiß um die Konstanten, die wir Naturgesetze nennen, ja? Das weiß er. Damit rechnet er. Das ist für ihn selbstverständlich. In diesem Raum rechnet er mit Konstanten und er unterordnet sich. Pass auf, Junge, es kann fallen, gut stützen oder das ist zu warm, ja? Und so weiter und so weiter. Jetzt geht er um 4 oder 5 Uhr nach Hause. Und jetzt ist alles frei. Alles ist möglich. Verstehen Sie das? Zwei Welten. Hier Gesetzmäßigkeit, da Freiheit. Vielleicht ist er ein wenig religiös. Dann geht er Sonntag vielleicht in die Kirche. Das ist oben. Plötzlich ist er anders. Jetzt spricht er anders, ja? Jetzt denkt er etwas anders. Aber dann geht er nach Hause und dann ist er wieder in einer anderen Welt. Und viele Christen tun dasselbe. Und sie merken es nicht. Sie denken im Wohnzimmer anders, als sie hier denken würden. Seit dem Mittelalter haben wir eine Trennung, einen Strich durch das Leben. Und wir merken es oft nicht. Und dann streiten wir uns darüber. Eine längere Zeit hat das noch nicht die starken Folgen. Und es kam noch hinzu, dass bald darauf, zunächst nennen wir diese Zeit die Neubelebung, französisch Renaissance. Die war aber heidnisch im Ursprung. Die war heidnisch angelegt. Die Leitfiguren waren die großen griechischen heidnischen Philosophen. Sie waren das Heidentum, das Paulus in seiner Zeit Heidentum nannte. Die griechische Philosophie. Aber mit einige Jahrhunderte später kommt eine neue Bewegung im Norden von Europa. Die Renaissance war eher im Süden verlagert, angelegt, und die Reformation im Norden. Da haben wir das Aufblühen christlichen Gedankengutes. Warum? Zurück zu einer anderen Quelle, in der Renaissance auch, zurück zu den Quellen, zu den alten Zeugnissen von Philosophie und Wissenschaft. Hier hieß es auch zurück zu den Quellen, aber jetzt zur Schrift, zu diesen Büchern. Und jetzt musste man Griechisch lernen, ja, Hebräisch lernen. und wissen, was steht denn in der Quelle geschrieben. Es wurde neu übersetzt, es wurde neu verkündet. Und das war revolutionär. Menschen kamen zum Glauben an Jesus Christus. Es war eine starke Bewegung. Nicht alle kamen zum persönlichen Glauben, aber sie wurden erfasst von dem neuen Konsens, von der neuen einheitlichen Stimmung. Die Kultur und das ganze Leben wurde geprägt vom Evangelium. Man arbeitet jetzt anders. Man lebt jetzt anders. Man malt jetzt anders. Man singt jetzt anders. Man fängt jetzt an, dieses Leben zu malen. Das war verboten früher, das heißt wenigstens verpönt. Das war Natur, das ist unheilig. Natur ist unheilig. Das gehört ins Wohnzimmer, ja? Da ist Gott, da ist das Schöne, aber das ist unsichtbar, ja? Das darf man nicht einfach so schildern. Wenn, dann Vorsicht. Und jetzt kommt ein gläubiger Künstler wie Rembrandt, der womöglich von den Täufern in Holland stark beeinflusst war, also vom Evangelium, und fängt an, Natur zu malen. Andere, Van Dijk und andere, man male Natur. Es ist richtig so. Denn der Gott im Wohnzimmer ist auch hier Gott. Dann kommt man zurück, die Mauer, die Wand zwischen Wohnzimmer und Küche wird abgebrochen. Ja? Jetzt ist das Leben wieder unter gemeinsamer Herrschaft. Man hat nicht zwei Reiche, zwei Königreiche. Es ist eine Welt. Ja, es gibt immer noch die Jenseitige und Diesseitige. Aber der jenseitige Gott kam doch in diese Welt und hat einen Leib gehabt und hat diese Welt geheiligt und so weiter. Aber jetzt ringen die zwei Gedankengüter miteinander. Zum Teil überwindet die Reformation die Renaissance. Zum Teil verschmelzen sie, aber passen sie auf. Sobald die Renaissance, das Heidentum, geduldet wird, geschieht was? Das Falsche, die Irrlehre, das Negative ist nie statisch. Der Feind, eine Person, steckt dahinter. In sich selbst sind sie nur Dinge. Aber sie werden lebendig durch den Einfluss des Erzfeindes Gottes. Und so entsteht eine Bewegung in diesem Bereich. Zuerst, bitte, nehmen Sie das nicht so ernst. Bitte dulden Sie das doch. Es hat doch einen Eigenwert. Sehen Sie die Schritte? Und dann, wenn man das toleriert, überwindet es das Gute. Und so wird das eine vom anderen verschlungen. Es kommt dann so weit, dass zum Teil bleibt die Reformation stehen und sie wird starr. Wir haben im Luthertum die Orthodoxie. Man wird einfach gesetzlich in diesem Bereich. Die Bibel ist Wort Gottes, ja, aber man begnügt sich mit einigen religiösen Regeln. Man geht Sonntag in die Kirche, vielleicht zwei oder dreimal wie in Holland und so weiter. Aber damit hat sich dann getan. Getauft, man geht in die Kirche, man wird beerdigt vom Pfarrer und dann ist man christlich. Das kann nicht auf die Dauer so bleiben. Und dann kommen wir zum 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert und da haben wir einen neuen Einfluss des Heidentums. Und dieser Einfluss, weil der Raum der Reformation fast entleert war, konnte dass dieses andere Gedankengut mit einer Wucht reinkommen und diesen Raum füllen. Und da haben wir den Beginn der großen Schulen in Deutschland. Die Pädagogik wird sehr stark von Männern wie Humboldt und Lessing und so anderen geprägt. Philosophie und Künste werden neu gestaltet, neu geprägt. Die Kirche bzw. die Christen sind nicht imstande, mit diesem Einfluss zu sprechen, sich damit auseinanderzusetzen. Kant, dessen Vater noch ein Pfarrer war, wird zu einem Vater neuer, sehr gefährlicher Ideen. Und so haben wir die sogenannte Aufklärungszeit, die eigentlich eine Verdunklungszeit war. Das mündet in das in dem Leben eines Menschen, eines Pfarrers oder eines Namenschristen, vielleicht war er auch ein echter Christ, möchte das annehmen. Aber es mündet bei ihm zu einer neuen Spaltung. Ich habe gesagt, dass Thomas von Aquin einen Riss oder eine Spaltung einführte in das Leben. Da oben oder im Wohnzimmer war das Heilige und hier war das Allgemeine und die Vielfalt und das Unheilige. Bei Kierkegaard, dem dänischen Philosophen, kommt es dann so weit, dass eine vollkommene eiserne, ja, es wird manchmal eine Betonwand genannt, gebaut wird. Man kommt nicht von dem einen Bereich in den anderen Bereich. Die Türen werden verschlossen. Die Mauer dazwischen wird gefestigt. Und jetzt gibt es nur den einen Raum und den anderen. Und wie kommt man jetzt von einem in den anderen Raum? Man muss springen. Es gibt keinen Weg. Es gibt keine Verbindung. Dies ist eine Welt für sich und dies ist eine Welt für sich. Und will man in die andere, dann muss man einfach mit einem Wagnis springen und dann ist man da. Und jetzt wurde der alte Riss komplett. Und der neue Mensch des 20. Jahrhunderts denkt so. Und da kommt es zur vollständigen Vergötterung der Freiheit, das Heilige, die Bibel und so weiter, wird verdrängt und dieses Leben kommt nun in den Vordergrund. Aber der Mensch kann nicht ohne Wohnzimmer leben. So muss er immer wieder auch ein Stück Religion haben. Etwas, das er verehrt, das vor allem da ist. Er muss etwas verehren können. Ein Ideal, eine Idee, einen Gedanken, eine Lebensweise. Er muss irgendwie etwas haben, das anstelle von Gott da ist, das ihn bestimmt. Er kann nicht einfach in der Vielfalt leben. Und so sind wir zu diesem Riss gekommen. Und die neue Gestalt sieht so aus, des Lebens. Jeder ist sein eigener Priester geworden. Das heißt, er sagt sich selbst, was das Gesetz ist. Der Priester hatte das Gesetz zu lehren. Er war der Mittler zwischen Gott und Menschen. Heute ist grundsätzlich allgemein, ist jeder Mensch sein eigener Gesetzgeber, sein eigener Priester. Er bestimmt, wie er mit Gott zurechtkommt, wenn es einen gibt. Er bestimmt, was gut und böse ist. Er erlaubt sich die Freiheit, selbst das zu bestimmen. Das ist Humanismus an dieser Stelle. Der Mensch ist sein eigener Lehrer, er ist sein eigener Mittler, er ist auch sein eigener Prophet sogar. Das heißt, er bekommt Eingebungen, neue Offenbarungen. Und dann sagt der andere, aber das stimmt doch nicht. Sehen Sie, er erwartet einen Konsens. Was für dich richtig ist, müsste doch für alle richtig sein. Nein, nein, sagt er, ich sehe das eben so. Merken Sie die Kraft dieses Wortes, ich sehe das so, zu schlechtes Deutsch. Denn so ist nicht der Gegenstand von Sehen, sondern das oder was. Ich sehe das so, aber dies ist nicht ein So, dies ist ein Gegenstand. Verstehen Sie? Es heißt in der Bibel, dass die Propheten zuerst Seher genannt wurden. Ich sehe das so. Und da hört die Diskussion auf. Das ist die Kraft dieser Aussage. Die Musik als Musik untersuchen. Deshalb fragen wir nach der Beschaffenheit von Tönen. Und wir merken, jeder Ton hat eine ganz bestimmte Zahl von Frequenzen, von Wellen. Und dann haben wir einen Grundton, so nennt man den, und je weiter man sich von diesem Grundton bewegt, la, la, la, la, la, je höher, je größer die Zahl der Frequenzen und so weiter. Sehr interessantes Studium. Das kann man untersuchen. Und dann gibt es ein ganzes bestimmtes Verhältnis von jedem Ton zum Grundton. Und schon dass es einen Grundton gibt, ist etwas sehr Interessantes. Da kann man je gehen, in welches Volk man will, irgendwo auf der Welt. Und alle Musik, egal welcher Art, kennt diesen Grundton. Herr Grau machte ein kleines Experiment. Er spielte einige Töne nacheinander, x-beliebig, nicht ganz x-beliebig, er hatte schon im Kopf, wusste, was er machte. Aber für uns waren sie x-beliebig. Eine Reihe von Tönen, hoch und niedrig. Und dann fragte er, können Sie mir den Grundton dieser Töne jetzt geben? Und spontan sang man da, aber den hat er gar nicht gespielt. Der war gar nicht in dieser Reihe. Zum Beispiel, la, la, la, da, nein, so gesehen, das habe ich mich verloren. Man kann es auf dem Klavier besser tun. Also, das heißt, der Mensch denkt in Form von Tonleitern. Es gibt verschiedene Tonleiterarten. Aber wir haben immer diesen Grundton als Ausgangspunkt der Leiter. Es gibt verschiedene Reihenfolgen dann. Sehr interessant. Nun ist es so, wir können die Musik in der Natur erforschen. Wir können ein Instrument nehmen, wir können einen Bach gehen. Ich habe mal, der Musiker, von dem ich vorhin sprach, unter dem ich singen durfte, der hatte mal einen Dirigentenkurses gehabt in meinem Heimatort. Und dann hat man erzählt, es waren nicht viele da, wir haben im Schulraum, haben sie, weil Ferien waren, haben sie es im Schulraum haben dürfen, und zwar ein Klavier da. Und es war wohl einen sehr stillen, dörflichen Nachmittag, Sonnenschein. Mit einmal Mut eine Kuh. Spontan, er war sehr agil, spontan sprang er zum Klavier und, ich weiß nicht, ob es E-Moll war, hat dann diesen Akkord da geschlagen. Das war der Ton dieser Kuh. Ja. Wir können diese Töne untersuchen. Man kann sie heute festhalten mit dem Band oder mit unserem Material. Dann kann man sie untersuchen. Und jetzt interessant. Jetzt erfährt man, dass das Denken des Menschen über die Töne diesem entspricht. Der Mensch, der in der Natur lebt, denkt seiner Umwelt entsprechend. Und es sind hier sehr interessante Forschungen angestellt worden. Und es müssen jetzt sehr genaue Forschungen sein. Sie müssen nämlich mögliche Faktoren isolieren, sodass man auf das Ergebnis kommt. Und man hat herausgefunden, dass das Ohr disponiert ist, das heißt von vornherein konstant denkt. Der Mensch überall denkt ähnlich, wenn er Töne hört. Es kommt noch hinzu, dass er ein gewisses Gedächtnis hat. Er hat verschiedene, heute weiß man, dass der Mensch verschiedene Arten von Gedächtnis hat. Ein Kurzzeitgedächtnis und dann zwei weitere. Und dieses ermöglicht ihm, einen Ton in Relation zum anderen zu bringen. Er hat eben einen Ton gehört. Den hat er aber noch im Gedächtnis, wenn der nächste Ton kommt. Und so vergleicht er die zwei. Und so entsteht eine Relation, eine Beziehung dieses Gehörten zum anderen Gehörten. Und nun ist interessant, jeder Ton in der Tonleitung kommt ähnlich an bei Menschen. Der zweite Ton ist strebend. Der nächste Ton ist dann schon wieder etwas ausgleichend. Und so weiter und so weiter. Und das hat für unsere Kriterien Folgen, die ich gleich aufzeigen will. Aber lassen Sie mich das nur als Beispiel. Ich kann nicht zu viel sagen, sonst müsste ich das ganze Wochenende vielleicht hier wiederholen. Weil Gott die Musik geschaffen hat, erforschen wir nun ihre Physik. Aber zweitens, weil der Mensch Musik macht, müssen wir von Heiligung sprechen, von einem unvollkommenen Menschen, der geheiligt werden muss. Die Musik muss also geheiligt werden. Es gibt ein Büchlein, das kursiert sehr verbreitet, sehr stark heute, ist nur vor einiger Zeit geschrieben worden. Und diesem heißt es, Gott hat die Musik geschaffen, folglich sind wir, und alle Musik hat er geschaffen, folglich sind wir verpflichtet, alles, was er geschaffen hat, zu benutzen. Erkennen Sie den Fehler in der Rechnung? Gott hat nicht alle Musik geschaffen. Das ist ein fehlerhaftes Denken über die Schöpfung. Gott hat nicht alle Musik geschaffen. Streng genommen hat er nicht einmal die Musik geschaffen. Er hat die Bausteine geschaffen. Gott hat Bausteine geschaffen. Der Mensch baut Häuser, nicht Gott. Gott hat musikalische Bausteine geschaffen. Der Mensch baut die Musikhäuser. Nun kann man aus demselben Material ein solches Haus oder ein solches Haus bauen. Das tut der Mensch, nicht Gott. So muss man die Bücher kritisch lesen. Die für eine gute Musik plädieren, muss man auch kritisch lesen. Und dann gibt es die anderen. Man muss also sehr genau hinhören und genau prüfen. Weil der Mensch ein Gefallener ist, ist nicht alles, was er tut, schon von vornherein richtig. Die Bibel sagt, nur gute Bäume bringen gute Frucht. Ist der Baum schlecht, dann kann er nicht gute Frucht bringen. Nun zu den Kriterien. Lassen Sie mir die mich aufzählen. Ich habe sie aufgeteilt in 6 Gruppen, aber ich will heute Abend nur 5 anbringen. Erste Gruppe, die Kriterien für die Melodie. Die Kriterien für die Melodie. Die Melodie entsteht oder besteht aus einer Reihe von Tönen, die eine Beziehung zueinander haben. Die Stellung eines Tons in der Tonleiter und der Gedanke der Tonleiter ist eine Konstante in der Menschheit. Die Stellung des Tones in der Leiter ist ebenfalls eine Konstante. Und die jeweilige Stellung in der Tonleiter hat einen Einfluss bzw. eine Bedeutung. Dadurch entsteht ein Intervall, das heißt eine Entfernung zwischen 2 Tönen. Der erste Intervall ist zwischen 2 Haupt- oder 2 Volltönen. Dann wiederum, aber dann haben wir bald den Halbton. Aber auf jeden Fall hat jeder Abstand seine Bedeutung.